Die Frau Zongumsan in der Hausgemeinschaft 7 Straßengemeinschaft Bangjin Stadtbezirk Zongam Stadt Zongjin Bezirk Nordhangyong beging ihren 100. Geburtstag. Ihr wurde eine Geburtstagstafel übergeben, die vom obersten Führer der TVRK Kim Jong-un gewidmet wurde.